Das Problem ist, es Big klingt Bang. Wie die andere Serie, Big Bang Theory. Ja, ja. Überhaupt nicht. Doch, es ist ja auch ein Big Bang drin. Ja, bei Next Big Thing ist kein Bang drin. Das ist richtig. Es ist ein Big dann drin und ein The. Und das war's dann auch schon. Ja, es sind aber schon zwei Wörter und das ist. Das ist kommt schon ziemlich viel. Ähnlich im Konstrukt. Ich rede mich um Kopf und Kragen und höre jetzt auf und überlasse Janis das Wort. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Flaming Dragon Podcasts. Ohne Netz und doppelten Boden präsentieren Mirko und meine Wenigkeit euch wieder zwei Games und zwei Spiele. Heute sogar mit einem kleinen Spezial. Mirko, was haben wir für Themen? Was ist das Spezial? Bonjour erstmal, ja. Das Spezial heute, ja. Ich habe mir eine neue Kategorie ausgedacht für unseren heutigen Podcast. Und zwar habe ich die einfach mal ganz intelligent, wie du mir, so ich dir, genannt. Und ja, gut. Was, wie, das was muss ich erwartet mir grad, uns? Ja, das Problem ist, ich muss mir das vorher erstmal nochmal selbst im Kopf durchgehen lassen und dann kann Sollen ich das erklären. Warte bitte kurz. Ihr könnt jetzt vorspulen auf Minute 24. Wieso genau 24? Geschätzt. Das ist gut geschätzt. Ja, also ich habe mir gedacht, es funktioniert folgendermaßen. Janis und ich erzählen uns ja immer öfter über Filme, die der andere nicht kennt. Und dann schwärmen wir immer die ganze Zeit vor, so, oh, den musst du gucken, der ist geil. Dann immer so, ja, klar. Und dann sagt er nochmal, ja, komm, lass. Irgendwann mal. Da habe ich mir ausgedacht, damit wir das mal irgendwann alles wegschaffen, was der andere gucken muss und der andere noch nicht gesehen hat. Und man das in den Podcast einbauen kann. Genau. Habe ich mir gedacht, ich erkläre es einfach mal anhand eines Beispiels. Besser ist. Ich sage, Janis. Mirko. Du, ich finde, der Terminator ist ein großartiger Film, ja? Tschüss, Mirko. Guck dir diesen Film doch mal an. Ja. So, und damit ich da nicht alleine stehe, oder du nicht alleine stehst, sagst du mir, du, Mirko? Mass Effect ist ein großartiges Spiel. Ah, nee, warte. Das kommt nicht hin. Ah. Du sagst, die Rocky Horror Picture Show ja. ist ein großartiges Musical. Film. Und den solltest du mal gucken. So, jetzt haben wir jeweils einen Film, den der andere nicht gesehen hat. Genau, und wir dürfen aber auch bestimmen, in welcher Sprache genau. der geguckt werden darf. Richtig, in welcher Sprache. Beziehungsweise dann halt ja auch mit Untertiteln. Und so. Welche Untertitel und... gegebenenfalls vielleicht auch Untertitel verbieten, man weiß es nicht. Aber das war natürlich jetzt ein Beispiel, da waren halt zwei unterschiedliche Filme. Den musst du auf Italienisch gucken. Es ist in Wirklichkeit, also der eine sagt halt das Genre, wir wechseln uns ja auch immer mit dem Genre ab, also es muss schon das gleiche Genre sein. Genau. Und wir wechseln uns mit dem Genre ab. Du hast jetzt das erste Genre gewählt, das war Comedy. Ja. Das heißt, wir stellen heute jeder einen Comedy-Film vor. Den der andere nicht kennt. Genau. Und Kannte. Genau, Kannte in diesem Fall. Ja. Ja, und dann gucken wir uns den an, reden aber vorher nicht darüber. Ausnahmsweise, ja. Ja, damit wir uns das also jetzt... vor dem Podcast. Das heißt, wenn wir jetzt zusammen im Podcast darüber reden und hoffentlich passiert es nicht, dass das irgendwie gelöscht wird oder so... dann reden wir wirklich zum ersten Mal darüber, was eigentlich im Podcast bisher nie der Fall war. Genau. Also frische Impressionen von dem gesehenen Film. Ganz genau. So stellen wir uns das vor, so soll es laufen. Genau, dann wird automatisch eine Diskussion entstehen. Also so habe ich mir das zumindest gedacht. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir heute noch zwei Spiele. Die zwei Filme machen wir dann eben in diesem Wie du mir, so ich dir Konzept. Mhm. Und fangen wir mit Wie du mir, so ich dir an. Ja, und ich würde sagen, du fängst an. Ja, du hast mir ja die Aufgabe gegeben, Bowfingers große Nummer. Ja. Gut, dass ich sogar den Titel wusste. Also, wir haben jetzt, hast du ja schon gesagt, Komödie, ne? Das Genre. Genau, ja. Komödie, das Genre, hast du ja bestimmt. Mhm. Und ich habe die jetzt... Da kommen wir gleich zu. Achso, du hast mir gesagt, Bowfingers große Nummer. Ja. Ein Film von und mit Steve Martin. Der ist tatsächlich geschrieben auch von Steve Martin. Oh, okay. Und ich weiß nicht, aber directed von Steve Martin ist auf jeden Fall geschrieben und spielt die Hauptrolle. Grobe Zusammenfassung. Wir haben ja abgemacht, nicht spoilern, aber grob zusammenfassen die Story. Achso, ja. Steve Martin spielt einen Produzenten, der extrem semi-erfolgreich, nahezu vorsichtig ausgedrückt, ja. Vorsichtig ausgedrückt, semi-erfolgreich durchs Leben wandelt. Also er ist der absolute Versager. Er hat noch nicht mal ein eigenes Auto, fährt immer das von so einem anderen Studioangestellten und Freund. Und hat seinen Buchhalter angesetzt, doch mal ein Drehbuch zu schreiben. Das hat er gemacht und er meint, es ist jetzt das beste Drehbuch der Welt und das muss er jetzt verfilmen und engagiert also seine Truppe aus Freunden, die er so kennt und hat natürlich kein Startkapital, kein Studio, das hinter ihm steht, also niemand, der das finanzieren würde. Und er hat natürlich auch keine wirklichen Darsteller, er hat halt diese Laientruppe da und versucht unter den echt spektakulärsten Manövern einen Studiochef mit ins Boot zu kriegen und so einen berühmten Hauptdarsteller, der gespielt wird von Eddie Murphy. Das Geile ist, Eddie Murphys Charakter ist mega paranoid und Ja, der ist ja auch bei so einer Sekte. Das ist ja, so ein bisschen Mindheat oder so. Mindhead, ja. Mindhead. Das ist ein bisschen, oh, wie heißt denn die Sekte hier nochmal von Herrn Tom, Cruise? ja, Scientology, Scientology, genau, genau, ja. daran ist es so ein bisschen angelehnt. Genau. Und wobei die ja versuchen, seine Paranoidität in den Griff zu bekommen. Das Also, ist es ist noch ein bisschen anders, aber es ist schon leicht daran angelehnt, dass, ja, das Ganze wird dann erst wirklich oder kommt ins Laufen, als Steve Martin dann versucht, diesen Kip, also das ist dann der Charakter von Eddie Murphy, diesen großen Darsteller mit ins Boot zu holen, was aber misslingt. Er fasst aber den Plan, oder er kann sich das Herz nicht fassen, seinen Mitarbeitern und Freunden zu sagen, dass er jetzt diesen Film theoretisch gar nicht machen kann. Naja, und dann sagt er, ja, ich habe das okay von allen und wir drehen ihn jetzt. Und dann fasst er den Entschluss, den Film wirklich mit diesem Kip zu drehen, aber ohne dass er es weiß. Genau. Und der ganze Film ist dann eigentlich so dieses, wie sie es irgendwie immer hinkriegen, die Szenen zu drehen, aber es darf halt keiner mitkriegen. Also die eigenen Leute dürfen nicht mitkriegen, dass er sie verarscht und der Kip darf nicht mitkriegen, dass ein Film mit ihm gedreht wird. Und das ist dann immer so dieses Spiel, dieses Hin und Her, wo er dann immer versucht, die Waagschale zu halten. Und Heather Graham spielt auch mit, Ja, fällt mir gerade ein. Die richtig. spielt die weibliche Mit Hauptrolle Chris. in dem Steve Martin-Film, also in dem Film, den Film. Genau, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich denke mal, die Leute verstehen es. Genau, und das halt so auch so stereotypische Charaktere, so Heather Graham ist halt so die wirklich vom Dorf kommt in die Stadt und dann so, wo geht's hier zum Schauspielern? Genau, wo kann ich mein Talent hier? Wo werde ich berühmt? Ja, müssen sich da vorne hinstellen. Naja, und dann geht sie halt zu dem Casting, bekommt die Rolle und dann schläft sie natürlich mit jedem und so weiter und so fort. Das ist Es auch so geil ist beim Casting, erinnere ich mich bring irgendwie. $25 mit. Du musst dann mit diesem einen Darsteller irgendwie eine romantische Szene oder so, Ja, eine Kussszene oder so. genau. Sie gucken sich das so an und dann küssen die sich irgendwie wirklich so 5 Minuten lang oder so. Und sie wartet dann so, das war gut, aber diesmal ohne Ständer. Ist großartig. Ah, es ist. Ich weiß auch nicht, der Film. Und jetzt komme ich ja schon zu meinem Urteil. Der Film ist schon echt so ein bisschen. Also, klar, es ist ein Steve Martin-Film. Das heißt, what you see is what you get. Steve Martin ist ja. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen vergleichen wie mit Will Ferrell, ne? Ja. Definitiv, also du weißt, was drinsteckt, wenn du Steve Martin liest. Und dieser Film ist da keine Ausnahme. Aber ich muss sagen, er ist dennoch nicht schlecht. Also viele Stellen waren halt wirklich so, wo ich dann, ja, so blöd. Dann gab es Stellen, wo ich geschmunzelt habe und dachte so, ja, irgendwie schon ganz geil. Und dann gab es halt auch Stellen, wo man wirklich lachen konnte. Also es war halt kein durchgängig großartiger Film oder so. Aber es war eine nette Unterhaltung. Also ich kann ihn auf jeden Fall so für so ja wirklich so laue Abende, keine schwere Kost, aber auch nicht zu trashig, auch nicht zu unterwertig. Also der war okay. Fand ich ganz gut, fand ich nett. Also ich kann ja noch ein bisschen erzählen, warum ich den überhaupt hier mal ausgesucht habe. Weil das ist eine der wenigen Komödien, die ich wirklich nicht mit der ganzen Familie geguckt habe. Also es gibt zwei Komödien, die wir eigentlich immer in der gesamten Familie gucken. Ich weiß die andere. Die andere ist Hilfe, es weinet schwer mit Genau. hier Chevy Chase. Gucken wir jedes Jahr. Und das ist Bofinger, wobei wir Bofinger jetzt auch nicht so oft gesehen haben, aber oft genug. Und mein Vater findet ihn zum Beispiel sehr lustig und ich finde ihn sehr lustig, auch weil er auch mit dem Thema Film machen und so zu tun hat. Mhm. Finde ich den auch halt auch ganz interessant. Und er hat sehr viele geile Szenen, und die ich auch nie vergessen werde. Also zum Beispiel, ich weiß nicht mehr ganz warum, aber er castet, glaube ich, auch so einen Doppelgänger von Eddie Murphys Figur. Genau, weil, das kann ich ja sagen, weil er braucht einen Arschdubel. Genau, das ist der Grund, natürlich. Und das Geile ist, er kommt bei diesem Double tatsächlich an den etwas verklemmten und so ein bisschen, ja, an den Bruder von dem, ja, Eddie Murphy-Charakter. Stimmt, der Bruder. Der auch das gespielt wird von Eddie Murphy. Also Eddie Murphy in der Doppelrolle spielt diesen Kip und Kips Bruder, der halt so ein bisschen immer so... ja, das ist auch schon wieder so ein bisschen strange ist. Stereo-Charakter da. Ja. Ja, und dann erinnere ich mich an die Szene, wo er über die Autobahn rennen muss, über den Highway. Ganz groß. Ganz große Szene. Und der geilste Spruch war dann, war das denn als Stuntman? Ja, genau, genau, das ist so großartig. Oh, ich habe mich so totgelacht. Allein wie er da schon so steht, so... das ist aber... Das fand ich nicht ein bisschen schnell? Und dann, nein, das sind alles Stuntfahrer. Immer diese Lügen, also ja. Dieses... ja, die Stuntmänner meinen, du hast es total toll gemacht. Aber ich will das nicht normal machen. Nee, jetzt holst du erstmal für die ganze Bande hier Kaffee bei Starbucks. Aber wollte dem jetzt die Szene nochmal. Oder auch, dass er so typisch die Crew, die Kameracrew und so aus Mexiko holt. Ja, ja. Und die haben, wir brauchen das beste Team, das wir kriegen können. Und dann steht sie einfach nur an der Grenze. Ja. Warte darauf, dass illegale Einwanderer rüberkommen. Und dann so schnell in den Bus alle rein. Die sind sowieso gerade auf der Flucht. Ja, ja. Und dann so in den Wagen rein. Haben natürlich von nix eine Ahnung. Denken sind so, sind froh, dass sie in Amerika sind. Und dann stellt er dir eine Kamera an. Ja, hier, du musst filmen und du musst die Klappe machen und so. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, aber ich finde diese Entwicklung irgendwie ganz nett. Oder auch, die dürfen ja, also das Team darf ja diesen Kip nicht treffen. Mhm. Und mit was für Entschuldigung und mit welchen Ausreden er dann da immer bei denen ankommt, dass sie ihn ja nicht treffen dürfen. Zum Beispiel, ja, der will die Leute beim Drehen nicht sehen oder sowas. Oder ja, die Kamera. Er kann am besten arbeiten, wenn er nicht Bescheid weiß, dass irgendwie was passiert gerade. Er will dich beeindrucken durch seine durch sein pures Können. Nicht durch seine Anwesenheit. Ja. Nee, also ich fand den Film ganz gut, hat mir gefallen. Mhm. Unwichtige Randnotiz, es war meine allererste DVD, die ich mir gekauft habe. Echt? Ja. Krass. Lass mich raten. Deine war Scary Movie. Wow, ja. Hey. Kein Problem. Ja, gut, sie können mich auch bestellen als Hellseher. Medium. Gut, ich hab's ja schon vorher gesagt. Aber was? Ja. Zerstör doch mal die Illusion jetzt nicht. Also schon mehr als einmal. Ich glaube, ich habe es sogar einmal schon im Podcast erzählt. Haben bestimmt rausgeschnitten. Das war noch Zeiten, ne? Damals. Ja, als DVD noch neu war. Das hieß so VHS, das ist das Medium der Zukunft. Ja. Gab es früher beim Mediamarkt immer nur so ein Regal. Genau. DVD. Ich will gerade die Rollen vertauscht haben. Großartig. Wie geil. Komm, wenn Dennis der Podcast der Welt. Tja. Ja. Da muss erstmal einer hinterkommen, ja, was da hier gerade ablief. Mann. Mann, ne. Das ganze Team, das hier hinter uns steht. Ne? Gut, dass wir nur zwei Stühle haben. Jetzt können die sitzen. Ja, kommen wir zu deinem Film. Ja. Erzähl mal. Ja, du hast mir einen französischen Film rausgesucht. Was? Der auf den Namen hört Le Petit Nicolas. Hab ich das richtig ausgesprochen? Oui, Monsieur. Ah, Bene. Ja, aber ich fand ihn gut. Kann ich jetzt schon mal sagen, ich fand ihn gut. Wirklich, also ich habe ihn auch dann im französischen Original gehört. Das war ja meine Bedingung. Ja, war vielleicht auch besser so, glaube ich. Auf jeden Fall, weil ich fand die französischen Stimmen der Jungs irgendwie ganz witzig. Ja, es ist nicht immer ganz leicht, da denen zu folgen, weil man dann sehr schnell lesen muss. Ich finde, Französisch ist ja eigentlich eine ganz schöne Sprache. Ja, das stimmt. Da wirkt ja alles immer nett, eigentlich. Kann man auch sauböse sein. Und naja, das geht schon. Also ich muss immer sagen, so dieses Niederländisch ist immer niedlich. Niederländisch. Ja. Ja, das ist stimmt, das ist niedlich. Egal. Du, wir schweifen schon wieder ab. Ja, Le Petit Nicolas. Ja, dieser Nicolas ist in einer Schulklasse. Das ist ein R. Dieser Nicolas. Achso, ich habe diese? Verstanden. Dieses. Also, dieses Nicolas. Kind da. Was hast du denn geguckt? War ab 18, hab mich ein bisschen gewundert. Bei manchen Szenen war es mir klar, aber sonst so. Oh Mann. Nee, der ist in einer Schulklasse und ich weiß nicht, wie alt sind die? Lass sie 7, 8? Ja, um den Dreh. Also, Vielleicht auch älter oder ja, so. nö, die sind noch relativ jung bei denen. Vielleicht auch das noch jünger. Vielleicht weiß auch es 7 nicht. oder 8. Und er hockt da in seiner Schulklasse mit mehreren Kindern. Und das sind alles auch so stereotypische Kinder. Ähnlich ja, wie bei dem genau. anderen Film. Also der da gibt es den Dicken, den Klugen, den Dummen, der immer in die Ecke muss. und nichts weiß. Genau. Ja, mit dem ist die Lehrerin immer ziemlich verzweifelt. Dann das Arschloch. War das nicht der Kluge, der immer alle verpfeift? Nee, ja, aber das Arschloch ist immer der, der... Der Reiche gibt's, den Reichen gibt's noch. Den Reichen gibt's noch und dann gibt's noch der, den, der immer gerne alle verhaut. Oder der immer sagt, oh, du musst stark sein, weil er zu Hause selber verhauen wird. Stimmt, ja. Ja, die werden dann am Anfang halt auch alle vorgestellt. Ja, genau. Das ist auch schon sehr witzig irgendwie. Der Reiche hat dann zum Beispiel so, ja, der Reiche hat ein Riesenhaus, einen Riesengarten und ein Pool, das geformt ist wie eine Niere. Oder sowas. Natürlich. Daran erkennt man, dass Reiche ist. Pool mit, geformt in der als eine Niere, natürlich. Ja, dann werden diese ganzen Kinder einmal vorgestellt und dann geht der Film eigentlich erst wirklich los und ja, so grob das Hauptthema ist halt, dass einer von den Jungs der Protagonist? Kriegt, nee, eigentlich wollte ich sagen, der eine von den Jungs kriegt einen Bruder. Der Protagonist? Nee, erstmal kriegt der andere ja einen Bruder. Ach so, ja, okay. Das muss ja erst irgendwo mal seinen Anfang finden. Also einer einer von den Jungs aus der Gruppe, die hängen immer zusammen rum. So eine Clique. Ja, so eine kleine Jungs-Clique halt, ne? Das sind ja keine Gangster jetzt. Und der sagt dann so, oh, scheiße, ich krieg einen Bruder und das wird ganz furchtbar und der kriegt dann viel mehr Aufmerksamkeit als ich. Und dann haben sie, verbinden sie das noch mit so einer Geschichte, dass die Eltern, die dann irgendwann, wenn sie die Schnauze voll haben von den Erstgeborenen, die irgendwie in den Wald rausfahren und da aussetzen. Ja, war das nicht irgendwie in Verbindung mit Hänsel und Gretel oder dem Däumeling? Ja, Däumeling, ja, Däumeling. So, ja. Die Geschichte hören sie irgendwie in der Schule auch und dann kriegen sie Panik, so, scheiße. Wenn wir jetzt alle einen Bruder kriegen, werden wir alle ausgesetzt und mit so. Mit zu viel Fantasie spinnen sie daraus ihre eigene Geschichte. Genau, und daraus kann man eigentlich auch schon sehen, dass sie nicht besonders alt sind und nicht besonders weise schon. Ja. Wobei das auch nicht für das Alter spricht, aber für das dem Alter entsprechend messen kann, aber ne, bei den kleinen Jungs. Ja. Na, jedenfalls kriegt der kleine Nicolas dann langsam auch Eindrücke, dass seine Eltern irgendwie, dass seine Mutter da einen Braten in der Röhre hat, so ein bisschen. Sagen die ihm das nicht auch direkt? Nee, er kriegt so Anzeichen. Weil sein Kumpel hat ihm das ja erzählt, ja, die sind dann auf einmal viel netter zueinander und zugänglicher, weil die streiten sich ja so über seine Eltern. Aber dann müssen sie es doch auch ihm irgendwann gesagt. Ah, nee, stimmt, sagen sie ihm nicht. Er kriegt so den Eindruck. Ja, genau, die er kriegt nicht. Den Eindruck. Und dann meint er so, er muss sich jetzt besonders beweisen vor seinen Eltern. Und macht genau, damit er quasi die Liebe ja. immer noch verdient. Genau. Und das klappt dann aber nicht. Und dann ist der letzte Ausweg, den er sich dann mit seiner Clique da ausdenkt, okay, wir müssen uns einen Mörder anschaffen, der den Bruder beseitigt. Und ist ganz schön makaber eigentlich, aber ist auch sehr witzig ja. gemacht trotzdem. Ist alles mit so einem Zwinkern in Auge zu sehen. Ja, alles auch sehr, sehr kindlich. Ja, irgendwie. Sehr unschuldig alles. Ja. Ja. Ja, und darum geht es dann halt die ganze Zeit, dass er dann versucht, da dem vermeintlichen Bruder irgendwie entgegenzuwirken. Genau. Also... Wirklich sehr witzig teilweise. Und dann gibt es ja immer noch so diese kleinen Side-Stories, die halt immer so nebenbei laufen. Genau, also das... Die Jungs halt so in ihrem Alltag so erleben. Boah, es gab auch nervige Charaktere. Also zum Beispiel der Klugscheißer, der mit der Brille. der wirklich so, wie man sich wirklich so ein richtig... Wie ich eigentlich. Ja, so, ja. Nur kleiner. So ganz klein. Ich weiß nicht, ob du früher so warst. Das nee. Ist ja, man sieht ja diese Szene in der Schule. War ich nicht. Und jetzt schreibe ich irgendwie einen Test oder so. Ich bin und jetzt so. Der... Einer guckt dann irgendwie so auf sein Blatt. Madame, ihr kopiert. Genau. So. Ich habe mir genau dich vorgestellt. Das ist so ein Scheiß. Das hättest du auch spielen können. Vielleicht 10 Jahre jünger. Madame, ihr kopiert. Und die, selbst die Lehrerin ist schon genervt von dem. Das ist so ja, typisch ja. ist wirklich. Er ist auch immer der Erste, wenn irgendwie alle auf dem Schulhof sich versammeln sollen, ist er immer der Erste, der direkt vor der Lehrerin steht und ja. die so anhimmelt. So, und er meldet sich auch immer sofort als Erste. Und so. Ja. Er ist richtig ja. so eine kleine Nervensäge, so ein kleines Arschloch. Ja. Ja, und irgendwann... Aber irgendwie sind die trotzdem alle liebenswert. Ja, wirklich, also das ist, kann man das finde ich halt man kann keinen so wirklich hassen. Also ja, das ist, und das fand ich halt, ich bin ja auch jemand, der sehr schnell... Ja, gerade Kinder, also ich bin bei Kindern sowieso immer so... Ja, aber ich muss auch sagen, die hatten alle so ihre, na, so ihre Ticks und so, aber die waren trotzdem extrem liebenswert, die Charaktere. Ja, das fand ich auch. Und ich fand auch... Den Vater von dem Nicolas. Den wollte ich nämlich gerade noch. Das mal ist doch der bei den Sties mitgespielt hat. Genau. Ne? Da gab es ja diese Komödie, der. Die unfassbar erfolgreich war in Frankreich auch. Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Willkommen bei den Sties. Und der spielt halt auch den Vater von dem Nicolas. Und der ist auch witzig, der Typ. Irgendwie. Also, man lacht sich jetzt nicht komplett tot, wenn man ihn gleich sieht, aber ja, genau. irgendwie hat er was. Da gibt es dann auch natürlich auch wieder so ein Klischee, dass der Vater in so einer Firma arbeitet und den versucht immer, den Boss zu imponieren. Oh ja, ja. Und der Boss schenkt seinem Sohn dann einmal so ein Spielzeug. Und dann denkt der Vater natürlich sofort so, okay, der Sohn hat jetzt ein Spielzeug gekriegt, jetzt muss sich der Sohn aber auch bedanken, ja, bei dem Boss. Und dann sie dann den Brief schreiben. Genau, sie setzt, das ist eine großartige Szene. Dann setzt er den Sohn an den Tisch und diktiert ihm dann, was er schreiben soll. Das geht dann so los. Lieber Herr so und so, also ich weiß nicht, wie sein Boss heißt, Mambuse oder irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Lieber Mambuse. Nein, nein. Sehr geehrte Mambuse. Nein. Ehrenswerter, nein. Und wieder verbessert die ganze Zeit so. Und fragt dann auch immer seine Frau. Und seine Frau sagt dann, ja, schreibt doch sehr geehrter. Ist das nicht ein bisschen zu formell? Und dann ist sie auch schon wieder genervt. So, ah, lass sie doch Ruhe. Und irgendwann nimmt er halt den Sohn, ja, und packt ihn halt vom Tisch weg und schreibt ihn selbst. Genau. Und fängt an, immer durchzustreiten. So. Und der Sohn spielt halt mit diesem Brummkreis im Hintergrund, den er geschenkt bekommen hat. Hör auf damit. Genau. So. Es ist, oh, es ist großartig. Es ist echt so ein Film für die Familie auch. Ja, wirklich. Das ist guter Humor. So, also gefällt mir das auch. Kat Mera heißt der übrigens. Kat Mera? Ja, der Vater. Achso, der Schauspieler. Ja. Ja. Gut. Kat Mera. Geboren als Kadur Mera. Ah, unnützes Wissen. Hier live im Podcast. Dann gibt es noch eine Szene, wo der Chef eingeladen wird bei denen zu Hause. Fand ich auch noch ganz witzig. Und die Mutter. Ist eine Frau oder so, ne? Irgendwie, dass die da. Ja, der Chef wird eingeladen und ja, die Frau vom Vater. Ja, die Frau vom Vater. Frau von, also die Oma von Nicola. Die Frau vom Nicola. Hä? Nee. So, jetzt sind wir völlig durcheinander. Geh mal einen Stammbaum. Pass auf. Nicola, seine Mutter. Es Wie ist, meinst du? Es ist nicht ganz leicht, das alles so auszusehen. Eigentlich schon. Nicolas Mutter. Die ja quasi Gastgeberin ist. Genau, Nicolas Mutter. Beenden Sie den Satz. Die kriegt jetzt natürlich ziemlich einen Panikanfall, weil sie glaubt, ah, oh, die Frau von deinem Chef, die ist bestimmt total anspruchsvoll und die will nur Themen besprechen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich muss mich jetzt absolut bilden, damit ich mit der eine Diskussion führen kann. Und dann lernt sie allen möglichen Scheiß auswendig über das 13. Jahrhundert und Barockzeitalter und so. Will auf einmal Autofahren lernen und sowas. Genau, um sie zu imponieren. Ja. So ein Quatsch. Und das geht natürlich alles weil, in die weil Hose. Sie halt glaubt, dass sie ja als Hausfrau nicht viel zu bieten hat, glaube ich, irgendwie. Ja. Und dass sie so, ja, ich das ist dann alles so, dass sie dann so ein bisschen also so ein hinter ihr steht quasi. Genau. Ja, es ist tricky, weil also da stecken schon viele Sachen drin. Ja. Und es spielt, also es wirkt auf mich auch immer so ein bisschen, als würde das nicht im Hier und Jetzt spielen, sondern ein bisschen früher. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das also es wird nicht explizit gesagt, aber ich würde schon sagen, so 60er, 70er vielleicht. Ja, das merkt man auch unter anderem in den Autos und so und ja, genau. Den Klamotten, würde ich mal sagen, ja. Ach so, wie die Charaktere sich verhalten. Eben zum Beispiel dieses, dass die Frau sich plötzlich so auf Krampf emanzipieren will oder so. Mhm. Also, es wird ja nie wirklich gesagt, wann das spielt, wenn ich mich nicht erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber, ja, also ich denke mal, so um den Dreh wird das spielen. Ja, denke ich auch. Ja, also, guter Film, hätte ich nicht gedacht. Ne, bin ich zu Dank verpflichtet. Ja. War völlig echt, ich dachte so, oh, okay, scheiße, Kinder. Oh, okay, auf Französisch. Aber ich habe mich hingesetzt und ja, und dafür ist auch diese neue Kategorie lassen. Gut. Du hättest ihn nie geguckt, wenn ich dir den zugeschickt hätte. Wirklich nicht. Ja, und so entgehen einem manchmal Filme und auf diese Weise können wir uns dann ja zwingen. Genau, und so funktioniert dann diese Kategorie. Ich bin echt mal gespannt, wann es dazu kommt, dass wir nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber ich denke mal, dann wird das Ganze spannender. Weil jetzt haben wir ja zwei Filme gefunden, die uns beiden gefallen. Tatsächlich, ja. Wobei ich mir auch bei meinem Film, den ich für dich ausgesucht habe, im Nachhinein, muss ich aber auch erst sagen, nicht so ganz sicher war. Ja. Also man muss den erste sagen, Kommentar war, bevor du ihm gesagt hast, war, du wirst mich hassen. Ja. Als ich dann die IMDb-Seite gesehen habe, dachte ich auch, okay, ich hasse dich. Ja. Vor allem, als ich dann geschrieben habe, bitte auf Französisch mit Untertiteln. So. Oder Englisch. Man muss dazu auch sagen, es ist nicht so ganz einfach, dann auch Filme aus dem Genre zu finden, die man selbst gesehen hat, weil das ist ja, glaube ich, schon Grundvoraussetzung, mit dem man aber über den anderen auch noch nicht gesprochen hat. Über den man mit dem anderen, so rum, noch nicht gesprochen hat. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Film XY schon gesehen habe, aber mit dem ich schon drüber gesprochen habe, ist es unwitzig, den dann zu nehmen, weil... Ja, also sag ich mal, zumindest im Detail jetzt so besprochen ja. wird. Wenn man jetzt sagt, so, ich habe den gesehen, fand ihn gut, dann. Ja, das geht ja noch. Ja. Aber meistens werden wir dann ja auch recht ausführlich. Ja, das stimmt. Wir erzählen uns ja alles. Ja. Ja, ich würde nämlich jetzt schon gerne das Genre für unseren nächsten, wie du mir so ich dir, ja, das verraten. Ist, mach das mal, ich bin gespannt. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Die Kategorie wird da heißen Drama. Ja. Wieso ja? Ich find's gut. Achso. Na, dann sind wir beide erfreut. Du hast mir schon mit einem Genre gedroht und ich hatte ein bisschen Angst. Rom-Com? Ist das überhaupt ein Genre? Nee, ich habe einen anderen Genre. Musical, hast du gesagt. Musical, ja. Und nee, da wäre ich wirklich... Ja, das wäre aber dumm, wenn ich das jetzt machen würde. Das mache ich, wenn du es nicht erwartest. Dann kommt es überraschend. Stimmt. Aber es wird kommen. Drama. Es wird kommen. Glaub mir das. Okay, dann muss ich noch Vorarbeit dafür, damit ich überhaupt was habe. Tja. Kennst du Sweeney Todd? Ja. Verdammt. Aber ich habe ihn nicht gesehen, also von daher kannst du ihn ruhig nehmen. Nee. Ich guck den bis dahin noch. Das ist gemein. So kenne ich mich. Ja, schön. Drama. Drama. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir noch zwei Spiele für euch heute. Natürlich. Ich würde sagen, wir fangen locker flockig an und fangen dann an, uns richtig zu gruseln. Finde ich gut. Also erst der Space. Genau. Nein. Ja, erst The Next Big Thing. Oh, echt. Ja. The Next Big Thing, entwickelt von Pendulu Studios, gepublished von Crimson Crow. Ja. Haben die auch Crimson die Runaway-Serie gemacht? Ja. Das war keine Frage, gar nicht was. Ein Ausrufezeichen. Ja, die haben auch. Ja. Die haben auch die Runaway-Serie gemacht. Jetzt hast du mir meinen schönen, geschmeidigen Einstieg eigentlich. Mach ihn doch nochmal, wir schneiden es dann zurecht. Nee, also die Hamburger, ich glaube, es sind Hamburger Crimson Cow, sind Publisher und Pendulu Studios haben das Ding verbrochen, sozusagen, die Runaway-Macher. Und das merkt man den Spieler auch an. Es ist extrem vom Spielgefühl her wie der dritte Teil der Serie, den du ja jetzt auch kürzlich endlich beendet hast. Nach wie viel Jahren? Ich habe jetzt 2 Jahre am Stück daran rumgerätselt. Alles mit allem ausprobiert. Ja. Nee, ich habe es zwischenzeitlich unterbrochen, dann mal gekauft jetzt. Einfach mal. Und auch durchgezockt. Und ja. Und ich kann das bestätigen, dass es halt dasselbe System hat wie ja. The Next Big Thing. Genau. Ja, es ist deutlich kürzer als die Runaway-Spiele, wie ich finde. Es ist aber auch irgendwie ein ganz anderes Ding. Also, wir hatten ja schon mal in dem Runaway-Podcast. In dem Runaway-Podcast. Der Runaway-Podcast, ich erinnere mich. Also, früher hat den Runaway-Podcast gemacht. In dem Podcast, wo wir über Runaway gesprochen haben. Haben wir auch über die Problematik gesprochen, dass ja der zweite Teil sozusagen alles verhunzt hat durch seine Alien-Logik und so. Mhm. Der dritte hat es dann nochmal wieder gerettet. Mhm. Und in The Next Big Thing geht gleich einen ganz anderen Weg. Das ist in einem Universum, wo Monster und Menschen zusammenleben. Es wird dann nur teilweise erklärt, warum es Monster gibt. Und die haben halt auch so eine Schauspielergewerkschaft irgendwie und haben halt, also die spielen halt immer diese Monster in Filmen und so. Ja, von Horrorfilmen. Genau, und haben dann extra so Preisverleihungen, Partys und so weiter und so fort. Wir spielen auch wie in Runaway 3 hier 2 Charaktere, nämlich Liz und Dan Murray. Lisa Lea, glaube ich, heißt sie. Und Dan Murray. Ja, die beiden arbeiten für eine Zeitung und kommen bei dieser Preisverleihung einer kleinen, ja, wie sagt man, so einer Verschwörung auf den Grund. Mhm. Und je mehr sie da recherchieren, teilweise gewollt, teilweise ungewollt, rutschen sie da immer mehr in diese Sache rein und da beginnt dann das Abenteuer. Ja. Ja. Ich fand das Intro ein bisschen verwirrend schon. Das Intro. Ja, weil es hat so ein bisschen was von Fight Club irgendwie. Es wird erst erzählt so, ja, okay, wir fangen hier an und dann so, ach nee, das ist ja gar nicht der Anfang, wir fangen da und da an. Ja, das finde ich auch nervig, weil das und einfach zu oft schon gemacht wird. Ja, und das fand ich... Vor allem, es war überhaupt nicht nötig. Nee. Gut, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, manchmal, also sie versuchen halt wirklich teilweise verwirrend zu wirken, um dann am Ende sozusagen ein ganzes Bild ja, stehen zu lassen, entstehen zu lassen. Ja, ein... Aber großes Ganzes. Aber es ist schon relativ früh, dass man so das ganze Bild blickt, deswegen verstehe ich nicht, was das soll. Also es war wirklich unnötig eigentlich. Und nee, aber naja, so sind sie, die Jungs, Jungs und Mädels von Pendulo. Hm. Nee, das Spiel gefällt mir an sich, oder gefiel mir an sich sehr, sehr gut. Es hatte Charme, es hatte den nötigen Witz. Es war was Eigenes komplett. Also es hat nicht versucht, irgendwie auf einer anderen Schiene mitzuschwimmen und so. Ja, dazu wollte ich jetzt noch sagen, sie sind ja jetzt direkt so ein bisschen auf die, wie sagt man denn, nicht mehr ganz realistische Schiene gegangen. Genau, von Anfang an. Die sie dann ja bei Runaway 2 auch eingeschlagen haben. Und das sind wahrscheinlich haufenweise Leute scheiße fanden, deswegen haben sie sich gedacht, jetzt gleich bei dem Spiel so, okay, jetzt machen wir es von Anfang an so. Das kann sein, bisschen crazy. Weiß man jetzt nicht, wie da genau die Projektplanung war, aber... Das ist schon. Du warst dabei, ne? Hab ich gehört? Ich war dabei. Ja. Ich hab den Jungs gesagt, mach das mal so und so, es kommt besser. Ja, finde ich gut. das ist ein Quatschkram. Ja, was bleibt mir eigentlich zu sagen? Es war kurz, aber es war extrem gut, fand ich. Es hat aber auch... Es hatte teilweise echt komische Rätsel, beziehungsweise... Also man muss halt Sachen mehrfach angucken und dann versuchen zu benutzen und so, damit das dann irgendwann geht... Also ich habe jetzt kein wirklich gutes Beispiel, aber man muss da schon so ein bisschen... Ich finde immer bei Adventures, je abstruser das in welchem Setting das spielt, ob es jetzt irgendwie realistisch ist oder total abgespaceder Science-Fiction-Kram oder aus einer irgendeiner anderen Fantasie oder so, desto komplizierter werden die Rätsel, weil dann ist ja wirklich alles möglich. Ja, aber das war da ich nicht so. Ich versuch's mal ein bisschen mit Discworld. Bei Discworld konnte alles gehen. Da konntest du eigentlich alles mit allem mal ausprobieren und irgendwie sagt er dann so, ja, das geht. Weil es auch so eine Zauberwelt war. Ja, viele Sachen kannst du hier schon hervorahnen. Das sind ganz, ganz wenige Rätsel, die, wo du denkst, ja, das ist jetzt, ja klar, das ist nicht so extrem. Ich kann mich nur an die Demo erinnern, ja. Da finde ich das ein bisschen nervig. Das Problem ist so ein bisschen bei der Demo, das ist schon das vorletzte Level und da wirst du so hineingeworfen, das muss ich auch sagen. Ich hatte da Probleme reinzukommen, hab da aber schon abschätzen können, was für ein Stil dieses Spiel hat und das hat mir da schon gefallen. Aber das Problem ist halt wirklich, gerade dieses Demo-Level kannst du nur verstehen, wenn du den Quatsch davor gespielt hast. Weil das alles Bezugnahme innerhalb des Spiels ist. Und dann verstehst du es auch und dann kannst du es auch relativ schnell spielen. Was mir nicht gefallen hat war, und das gefällt mir bei den Daedalic-Adventures eigentlich, dass diese Minispiele bei Daedalic abbrechbar sind und gerade hier, und das sind krasse Frust-Minispiele teilweise, sind sie leider nicht abbrechbar. Ja, das ist scheiße. Das bremst dann auch einfach den Spielspaß. Das muss ich auch wirklich sagen. Ich habe da echt, ich habe dich ja mit Frust Sätzen angeschrieben, dass ich das Spiel dann noch kacke finde. Naja, das bin ich ja nicht gewohnt. Ja. Ja, aber das war wirklich dieses, dass diese Minispiele einfach echt hohen Frustfaktor hatten. Aber ich muss sagen, sonst war das eine echt runde Sache, auch eine schöne Synchro. Nicht so wie bei zum Beispiel diesen DTG-Spielen. Fand ich echt, war eine runde Sache. Das war aber bis jetzt bei allen von den Studios oder Crimson Cow oder weil Crimson Cow, die machen Crimson Cow schon allgemein gute Sachen. Sehr gut. Also wenn ich dann mir zum Beispiel Mata Hari oder diese ganzen anderen Sachen von DTG angucke, das ist ja auch unter aller Sau. Ja. Nee, ich wollte noch kurz, es gibt da so eine neue Statistik, die hast du ja auch erwähnt und mir ist die dann auch aufgefallen, wo du sehen kannst, wie weit du mit den Rätseln fortgeschritten bist. Also hier wird aufgelistet, welche Rätsel du machen musst, damit du gleich weißt, okay, wie weit bin ich in dem Spiel und genau, das ist sowieso so, also es wird halt jedes Mal, wenn ein neuer Abschnitt beginnt, wird dir erklärt, welche Hauptziele du zu erfüllen hast und während du spielst, erfährst du dann auch in dieser Leiste, welche Teilziele du dafür erfüllen musst und wann du die erfüllt hast, wirklich wird dir dann auch nochmal konkret gesagt. Das ist zum einen ganz gut, um zum Beispiel dieses Log, was es bei Runaway 3 gab, zu kompensieren, also du musst dann nicht irgendwie nochmal was nachlesen oder so weiter. Weil du kannst dann einfach nur die Bilder angucken und du weißt schon wieder, da war das. Zum anderen ist es ganz witzig, so übersichtsmäßig und so dieser rote Faden, der sich durchs Spiel zieht, optisch darzustellen. Und zum anderen eben dieser Statistikaspekt, den du genannt hast. Und was ich dann noch ganz witzig fand, das gehört auch noch zu dem Statistikkram, war so eine Verarschung zum Beispiel von GTA, die ja so unnötige Statistiken haben. Ja, das sind die Könige der unnötigen Statistiken. Ja, genau, und das haben sie so ein bisschen auf die Schippe genommen, indem sie halt deine Statistik anzeigen, da steht dann deine Spielzeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Wenn du dann weiter auf den Statistik-Button drückst, kommt immer mehr echt haaresträubender Quatschkram. So. Meter gelaufen ist dann noch so das Normalste. Und dann kommen irgendwann sowas wie, weiß nicht, Nobelpreise verdient während des Spiels. 4 in Klammern Glückwunsch. Irgendwie sowas. Geil. Also, ist schon echt nett. Finde ich gut. Kann ich empfehlen. Auf welchen Spielplatz gerade hast du? Ich habe Mittel gemacht, weil ich die Hotspots auf jeden Fall gebraucht habe. Mhm. Und also selbst mit Hotspots habe ich einige Sachen echt nicht sofort erkannt. Aber das ist bei diesen Sachen von... Das war bei Runaway 3 auch so. Da habe ich auch nicht immer sofort Sachen gesehen und erkannt. Ich finde das teilweise ein bisschen schwierig. Deswegen also es ist auch schon gut, dass es diese Funktion gibt. Ja, deswegen habe ich das auf Mittel gespielt. Gut. Ja, das war's von mir. Gruseln wir uns mit Dead Space 2. Der gute Isaac. Ich muss kurz meine Notizen hier mal aufmachen. Ja. Dead Space 2. Richtig. Dead Space 2 fängt an, wo der erste Teil aufhört. Und zwar wacht Isaac Clarke in einer Station auf, die mittlerweile auch schon mit dem Alien-Artefakt Berührung aufgenommen haben, sag ich mal. Und auch sobald Isaac quasi wieder zu sich gekommen ist, geht alles drunter und drüber in dieser Station und die Necromorphs treiben ihr Unwesen. Und das zeigt sich auch schon dadurch, dass der erste Mensch, der dich da quasi informiert, was passiert ist, verwandelt sich vor deinen Augen in ein Necromorph und das sieht alles schon sehr abartig aus. Und von dem Moment an bist du quasi schon auf der Flucht und musst dich durch diese Horden von Necromorphs durchkämpfen und rausfinden, was es jetzt dieses Mal mit dem Alien-Artefakt auf sich hat. Und den Plasma-Cutter wieder auspacken und den Necromorphs schön die Gliedmaßen stutzen. Bevor man das Spiel startet, gibt es noch einen schönen Rückblick, wenn man will, auf den ersten Teil, der dann nochmal so ein bisschen die Story zusammenfasst. Kann man auswählen, muss man nämlich aber nicht. Ich finde es ganz gut. Ich finde auch, dass es mehrere Sequels haben sollten, damit man das nochmal alles zusammengefasst hat. Bei Mass Effect 2 ist es auch so für PlayStation. Das ist doch schön. Ja, das finde ich gut an Mass Effect 2. Da hört es dann auch auf. Ja, das Spiel zeichnet sich wieder durch unfassbare, intensive Schockmomente aus, genauso wie der erste Teil. Also es verging eigentlich keine 20 Minuten oder 10 Minuten, ohne dass ich wieder irgendwie einen Herzinfarkt hatte. Bin später eigentlich wirklich nur noch mit Waffe in Anschlag durch irgendwelche Gänge gegangen und hatte... Und ich ja nicht mal ein ICQ anschreiben, ohne dass du Panik kriegst. Stimmt auch. Ich bin auch ein sehr schreckhafter Mensch geworden. Das muss mit dem Alter zusammenhängen irgendwie. Alter und Dead Space. Das passt nicht gut zusammen, glaube ich. Nee. Ich bin zu alt für solche Spiele. Mach ein Spiel, Herz das deine Mutter nicht mag. Ist nicht psychisch fertig. Ja. Eigentlich, deine Mutter hasst es und Mirko auch. Indirekt. Gut. Es hat schön krasse Schockmomente und es ist gleichzeitig wunderbar brutal. Ja, muss es ja auch, wenn man den Necromorph schon die Gliedmaßen abschießen muss. Und auch die Protagonisten, die normalen Menschen, die man da trifft, segnet sehr früh schon ein unschönes Ende. Den meisten zumindest. Das finde ich auch so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen auf die Art, wie Isaac Clarke mit Menschen umgeht, muss ich mal so ein bisschen zu sprechen kommen, weil er ist quasi gerade jetzt in dieser Station unterwegs, so eine kleine Szene aus dem Spiel jetzt. Und dann wird er angefunkt und so, Isaac, ich bin ein Bekloppter. Ja? Du musst zu mir kommen. Ich erzähl dir, was du machen musst. Und Isaac dann, ja, okay, mach ich. Er hinterfragt nichts. Das ist, Isaac spricht ja auch zum ersten Mal in diesem Spiel. Und kann man sich jetzt natürlich fragen, ist das jetzt gut oder schlecht? Im ersten Teil war so Mr. der Gordon Freeman, hat nichts gesagt. Aber wenn es inhaltlich schwach ist, dann bringt es natürlich nicht viel. Ja, genau, das ist einer der Kontrapunkte. Denn er reagiert wie eben, er ist immer so ein bisschen unrealistisch, weil du würdest ja nicht gleich sagen, bei einem, der, wo du offensichtlich siehst, dass der nicht ganz dicht ist. Ja. Ja, klar, mache ich. Was soll ich tun? Mache ich für dich, klar, kein Problem. Es kann daran liegen, dass die Entwickler nicht so ein bisschen die Atmosphäre vielleicht nicht zerstören wollen, dass er nicht zu viel sagen soll oder dass er in manchen Momenten vielleicht auch nicht irgendwie einen coolen Spruch davon lässt. Das hätte vielleicht auch nicht gepasst, glaube ich. Ja, zu ihm nicht. Nee. Vielleicht hätte man so ein bisschen noch Furcht einbauen können, finde ich. Also das, weil diese Monster sind wirklich total Ich dich retten! Nee, aber wenn er jetzt zum Beispiel alleine ist und irgendwelche Monster kommen auf ihn zu, so ganze Horden, dann kann man so, oh scheiße, was soll ich tun, oder? Naja. Zu Hilfe! Verdammt! Zu Hilfe! Noch so ein Necromorph. Oh nein, dafür bin ich nicht ausgebildet. Nochmal das Ganze, hatte ich doch schon. Gut, übertrieben, auf der anderen Seite, hatten wir das ja bei Splinter Cell Conviction, wo die Gegner permanent einen Ja, gut. Ich will ja auch nicht sagen, dass er jetzt so ein Nathan Drake... einen Mittelweg. Dass er so ein Nathan Drake sein soll, der immer den passenden Spruch hat für die Situation. Passenden Momente. Genau. Aber vielleicht so ein bisschen mehr als... Also wenn er schon spricht, naja. Ja, wenigstens nicht so ein Hohlbirnenkram. Genau. Ja, brutal, habe ich gesagt. Waffen gibt es auch wieder reichlich. Der Plasma Cutter kehrt zurück. The Turn of the Plasma Cutter. eine ziemlich geile Waffe. Also fand ich gut, dass sie jetzt auch wieder drin ist. War ich glaube, wenn nicht, wäre unlogisch gewesen. Dann gibt's die Standardwaffe. Genau, ja. Dann gibt es auch die größere Version davon. Das ist die Strahlengun, die größeren Fläche an Gegnern abdeckt. Dann gibt es die Pulsgun auch wieder und Flammenwerfer. Und es gibt eine Energiewaffe, die neu ist, die Druckwellen erzeugt und einen gebündelten Druck-Dings als Alternativfeuer. Und es gibt einen Detonator, so eine Minenwaffe, die Minen abschießt mit Laserstrahlen, wo die, wenn die Chromos dann drüber laufen, dann fliegt die Mine in die Luft. Ah, okay. Alles ganz nett. Ja, das Interface ist dasselbe wie im ersten Teil, also alles wird direkt vorm HUD direkt im Spiel genau, implementiert ist, dass das auch alles so einen flüssigen Übergang hat. Ja, man kann die Waffen im Spiel auch wieder upgraden mit den Energieknoten, die es auch aus dem ersten Teil gibt. Funktioniert auch ganz gut. Mir ist nur aufgefallen, dass im Vergleich zum ersten Teil diese Energieknoten eher selten verteilt sind und dass, wenn man seine Waffe mal wirklich bis zum Anschlag upgraden möchte, dann muss man die sich auch im Shop selber kaufen. Und die Kosten, die sind relativ teuer. Weil wenn du so die Energieknoten im Spiel einsammelst, dann reicht das nicht mal an, um dann beim Endgegner wirklich schon die Waffe upgegradet zu haben. Was auch eine witzige Anekdote beim Shop. Stell dir vor, du bist in so einer Raumstation und es gibt einen Shop, wo du dir Sachen kaufen kannst. Würde es da nicht Sinn machen, dass man diesen Shop einfach aufbricht und alles rausnimmt? Ich meine, wäre es auch nicht irgendwie, als ob es eine Weltraumpolizei gibt, die dann kommt so, ja, stimmt. Herr Isaac, was haben Sie da? Da haben Sie aber mehr genommen, als Sie bezahlt haben. Sie haben die Welt gerettet, aber was ist da los? Die Waffe, die haben Sie nicht bezahlt. Das haben Sie nicht bezahlt. Und wenn ich da nochmal hier genau hingucke, den Energieknoten, den Sie da noch haben, den haben Sie aber auch nicht. Vandalismus und Diebstahl. Aber ich habe die Welt gerettet. Herr Isaac, jetzt schweifen Sie mal nicht ab. Ja, wo gehobelt wird, fallen auch Spinnen. Nee. Da muss man sich schon... Fand ich schon ganz witzig. Und manche Upgrade-Sachen kriegt man auch, indem man die Necromorphs nochmal richtig schön zerstampft. Also du hast die getötet. Ja. Die liegen am Boden und kannst dann nochmal schön mit den Füßen drauftreten. Ach so, ja. Und dann springen so à la Mario, springen dann, was weiß ich, Munition so raus und so. Und sowas, ja. Ist ein bisschen, naja, kann man sich drüber streiten. Aber es ist gut zum Abreagieren, dass man da nochmal draufdrehen kann und so. Ja, dann gibt's im Spiel interessantere Zero-Gravity-Momente als, also Schwerkraft, ohne Schwerkraft-Momente wie im ersten Teil. Im ersten Teil konntest du immer nur diagonal von Wand zu Wand hüpfen und jetzt kannst du dich frei bewegen. Da hast du so Düsen am Anzug und kannst dann frei in der Luft rumfliegen und da dann dich... Kleine Mini-Rätsel lösen. Genau, und agiler bewegen und so ist alles besser gelöst als im ersten Teil. Attila? Nein, Attila. man kann außerordentlich oft speichern, das wundert mich. Also es ist kein Spiel, wo man immer speichern kann, wenn man will. Hm. Es gibt Speicherpunkte, aber die sind reichlich vertreten. Also mehr als genug. Das ist ja echt mal angenehm ausnahmsweise. Ja, es war wirklich teilweise so, dass ich dann, ich gehe um die Ecke, Speicherpunkt. Ich fahre Fahrstuhl hoch, Speicherpunkt. Fahr Fahrstuhl runter, Speicherpunkt. Ja, aber das finde ich schon gut. Ja, das ist klar. Besser als zu wenig. Dann gibt es zwei neue Monsterarten, Necromorphs-Arten, sag ich mal. Die mir ganz gut gefallen haben. Da gibt es einmal die Raptor, also die habe ich so genannt, weil die mich so an die Raptors von Jurassic Park erinnern. Die, die jagen immer so ein bisschen im Rudel. Und die sind auch relativ intelligent. Also manchmal greift der eine an und der andere kommt dann hinten rum oder so. Und dann umzingeln sie dich quasi. Umzingeln sie dich und stoßen dich immer irgendwie um und verstecken sich dann wieder. Und das ist auch ein bisschen nervig, aber es ist halt intelligent. Ja. Intelligenter als andere Monster. Das andere sind das diese Babys, die man in der Demo gesehen hatte? Nee, es sind andere Babys. Es gibt zwei verschiedene Arten von Babys. Die hassen wohl sehr Babys, die Entwickler, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Und das ist auch wirklich ein fieser Moment gewesen, als diese zweiten Babys aufgetaucht sind. Das sind diese Pack-Babys. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine Larve irgendwie. Die haben einen Babykopf und haben so einen Larvenkörper. Also keine Extremitäten. Nee, nicht wirklich. Deswegen krabbeln die auch immer so langsam auf dich zu. Und die muss man sich so vorstellen, dass die auf dich zukommen, dann werden die fett und explodieren. Also die sind so Suizid-Babys sozusagen. Und die greifen auch in Horden an. Kamikaze. Und der erste Moment, wo du diese Babys triffst, ist, du kommst in so eine, in dieser Station gibt es auch eine Kinderstation. Eine Kinderkrippe sozusagen, so ein Kindergarten. Ja. Und dann gehst du da rein, das ist alles so fröhlich, so ungewohnt halt, ne? So ja. Fröhlich mit Bauklötzchen und bunten Wänden und so. Und erinnert mich an 4, wo man in die Schule kommt. Genau. Ja, so kann man auch so vergleichen. So ein Mittelding aus Kindergarten und Schule. Und alles bunt und schön. Und dann guckst du durch so eine Scheibe und da ist da so eine Frau. Und die scheint auch so ein bisschen bekloppt zu sein. Die sitzt okay. auf dem Stuhl und sagt dann, ja, kommt so ein Baby auf sie zu. Und sie sagt dann so, ja, oh, komm her, mein Schatz, ich kümmere mich um dich. Und das Baby kommt auf sie zu und dann hat sie das Baby im Arm und denkst so, okay, das ist ja schon ein bisschen pervers. Und dann fliegt dieses Baby aber in die Luft und das ganze Blut klebt an der Scheibe, in der du eben noch durchgeguckt hast. Und das führt dich dann so ein bisschen so darauf ein, okay, das könnte haarig werden. Das ist echt ein Moment, wow, fuck. Die schrecken vor nichts mehr zurück. Ja, dann gibt's wie im ersten Teil auch das Wegpunktesystem, das auch immer noch gut funktioniert. Also du kannst einmal den rechten Stick reindrücken, dann wird dir der Weg angezeigt, wo du lang gehen musst. Es gibt manchmal auch echt viele Wege, wo du hingehen könntest. Es gibt hin und wieder sehr intensive Zwischensequenzen. Zum Beispiel bist du in einem Zug drin, der entgleist unterwegs und dann fällt er irgendwie quasi über so eine Schlucht und hängt dann so runter und du rutschst diesen Zug durch diese Waggons hindurch an sämtlichen Monster noch vorbei. Und denkst dann, okay, jetzt falle ich am Ende raus. Du bleibst am Ende hängen mit dem Fuß und hängst dann über Kopf. Okay, und was machst du denn? Und dann kommen Monster auf dich zu und dann musst du natürlich versuchen, die abzuhalten. Du hast auch im ersten Teil wieder Stase und wie nennt man das denn? Stase ist einfrieren und wenn man Gegenstände hochheben kann, nur mit der Gedankenkraft. Gravitation. Nein. Wie auch die Jedis das können. Ne? Wurf. Die können... Sie können halt Gegenstände einfach nur so mit der Hand hochheben. Oh. Kinetische Energie? Chinese? Ich weiß es nicht. Man kann mit seiner Gedankenkraft, sag ich mal, Gegenstände hochheben und wegschleudern. Ja, okay. Und das kannst du dann auch benutzen, zum Beispiel, wenn diese Szene. Ja. Und es hat noch eine gute deutsche Synchro. Kann man wirklich sagen. Also da muss ich Mühe geben. Contra kann ich noch sagen, dass es. Das Spiel wirkt ja insgesamt etwas actionmäßiger. Als der erste Teil. Als der erste Teil. Und das merkt man an den Szenen, dass manchmal ungemein viele Gegnerhorden auf dich zukommen. Also da kommen dann wirklich zwei fette und dann kommen wieder drei kleinere und dann wieder zwei fette und nochmal drei kleinere und denkst so, scheiße, ich habe sowieso schon immer knappe Munition. Das hat mich immer so ein bisschen an Resident Evil 1, 2 oder so erinnert. Du hast immer sehr wenig Munition dabei. Das heißt, bei mir so. Und du musst dir dann wirklich schon Strategien überlegen, wie du die Gegner besiegst, weil dann musst du gucken, okay, der kommt von da und der kommt von da und dann kommen die und es ist manchmal echt so ein Trial-and-Error-Prinzip und das zerstörte bei mir auch so ein bisschen die Atmosphäre, weil ich habe keinen Bock, immer 5-mal versuchen, diese Gegnerhorden irgendwie zu besiegen, bis es dann irgendwann mal klappt. Und die machen das nicht in Großräumen, wo du es annehmen würdest, die machen das wirklich so in so einer Besenkammer, ne? 2x2 Meter, kommst du rein, willst eigentlich nur irgendwie, was weiß ich, ein Healthpack einsammeln und kommen auf einmal 80 Monster auf dich zu. Scheiße. Wo du es nicht erwarten würdest, du kannst dich nicht mal umdrehen. Auch wieder so ein Negativaspekt, dass Isaac immer so ein bisschen schwerfällig reagiert. Also es gibt bei, ich kann mich erinnern, bei Resident Evil, gibt es eine 90-Grad-Wende. Okay. Nee, 180. 180 ist so von einer Richtung genau, genau in die entgegengesetzte. Ja, 180. 90 wäre auch gut. Ich guck nach links. So eine 90-Grad-Wende, dass du, weil es öfter passiert, 180. dass vorne ein Gegner, 180-Grad-Wende, dass vorne ein Gegner auftaucht und hinter dir ein Gegner auftaucht. Sag 2x90. Ist ja auch richtig. Das vor den Gegner auftaucht und hinter dir und dann, dass du dann den ersten erlebst und den dich schnell umdrehst und den anderen erlebst, aber das gibt's da halt nicht. Und dann musst du immer, dann schießt du den anderen tot irgendwie und dann macht er so. Und dann dreht er sich ganz langsam im Kreis. Doch. Das ist wirklich so ein bisschen blöd. Aber du kannst die Gegner ja auch einfrieren und dann den anderen erstmal. Oder? Das fand ich zumindest nicht so toll. Überhaupt sollte man für Stase einen Quick-Button haben, finde ich, dass man das schnell ausdrücken kann. Ach nee, ja gut. Auf der Konsole her. Ich meine nicht, dass es ging. Weil Stase brauchst du dann wirklich bei den Gegnerhorden sehr oft. Mhm. Dass du dann ein paar von denen einfrierst und dann die anderen währenddessen erledigst. Vielleicht geht's bei der PC-Version. Bestimmt. Vielleicht, da können wir auch schnell ein Patch raushauen und das auf eine Taste packen. Ja, dann die späteren Gegner, na gut, ist eigentlich klar, die schlucken dann sehr viel Energie, aber du hast sehr viel Munition, aber du hast sowieso schon sehr wenig Munition und bisschen nervig. Also hast du einen Gegner, du hast gerade 100 Schuss gekauft im Shop. Ja. Und dann kommt ein Gegner und du musst wirklich, ne, du verballerst die 100 Schuss, bis die dann wirklich mal tot sind. Die krabbeln dann ja auch noch auf dem Boden rum. Musst du da auch nochmal reinhalten. Kannst du halt nochmal 100 kaufen. Ja, das ist so ein bisschen nervig, aber es sind auch alles nur Kleinigkeiten. Und die allseits beliebten Sterbeanimationen von Isaac, kennen wir ja schon seit dem ersten Teil, sind ja extrem ausgereift. Also, es ist nicht einfach so, das Spiel sagt dir nicht, du denkst so, okay, ich bin tot. Nein, das Spiel sagt dir jetzt so, du bist jetzt tot und wir zeigen dir jetzt noch, was mit dir passiert, weil du ja einen Fehler gemacht hast. Und dann kommen diese Monster auf dich zu, reißen dir die Beine ab, Kopf ab, Körper auseinander. Es wird richtig zelebriert. Es wird wirklich gefeiert ohne Ende. Manche Animationen gehen 2 Minuten lang, kannst du nicht abbrechen. Oh Gott. Und es ist wirklich, das ist so, ja, ich bin tot, ich hab's verstanden, die müssen mich noch die Augen rausnehmen und das Gehirn essen oder so. Es ist, ich hab's begriffen. Ich komme in einer Viertelstunde wieder. Ja, das ist so die Negativliste. Also sind eigentlich eher so Kleinigkeiten, aber das kannst du ja auch manchmal ausmachen im Ganzen. Ja. Aber in diesem Fall nicht. Also ich. Wir stecken im Detail. Dead Space 2 ist wirklich schon eins der Highlights in diesem frühen Jahr für mich. Auf jeden Fall. Ja. Nö, ich würde schon sagen, das ist eine Empfehlung. Top-Titel. Top-Titel jetzt. Top-Titel, absolut. Würde ich auch schon bei den Spielen des Jahres mit einordnen. Auch wenn noch genug kommen wird. Ich frage mich gerade, ist er denn im Vergleich zum ersten Teil schon innovativ genug, dass es sich wirklich lohnt? Ja, also es, hast du die Änderung gehört, es sind nicht wirklich viele, aber... Nee, nee, deswegen frage ich. Aber es ist ja auch immer so ein Ding, was verändert man, dass die Fans dann auch nicht unzufrieden sind? Und dann sagen so, okay, das war im ersten Teil besser. Ja, ja, man darf nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, ich finde dafür reicht schon. Also es hat auch eine angenehme Länge. Mhm. 13 Stunden so ungefähr. Für so ein Spiel ist schon in Ordnung. Ja. Ja, also ich habe nicht so Lust, dass sie das... Es wirkt jetzt schon so ein bisschen, dass sie das in Richtung... grundsätzlich mehr Action auslegen irgendwie. Mm. Das ist nicht, dass es dann zu so einem Resident Evil 5 verkommt, was dann wirklich nur noch Action ist und keinen Horror mehr hat. Genau dazu, dass es im hellen Spiel die ganze Zeit. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Und ich freue mich auf einen weiteren Teil, wenn es dann geben sollte. Hm. Na gut. Wir sind am Ende angelangt. Reichen uns die Hände. Verabschieden uns. Auf Wiedersehen, Janis. Auf Wiedersehen. Warum? Es war so gut in meinem Kopf vorgedacht. Ich sag nochmal, da wird dann ein Notruf ausgeschickt von der Nicole und der wird... Es ist wichtig, dass Nicole heißt. Von der Nicole, von der Ishimura. Also die Ishimura sind von der Nicole aus. Das war so klar. Das ist schief. Die Nicole, die hat ein Gewehr 7, 8, 5. Das habe ich gar nicht erzählt. Das ist die Nummer von Isaac. Ihr Mangel.